mit den Heut wird's wunderschön, was dann morgen früh hier ist mir egal. Heute wird Betrieb gemacht, denn das ist mein Fall. Heute hab ich noch was vor, heute ist die Welt voll Fröhlichkeit und so schön wie nie zuvor. Heute hab ich Geld, heute hab ich Zeit, heute ist nun einmal heut. Und ich lass mir meine Laune nicht verderben, 1, 2, 3, geht die Zeit vorbei, der Vergnügt ist nicht mit dabei. Thank you.